Er zog aus der Tasche sein Geld hervor und zeigte es einem Schutzmann. Er war in merkwürdiger Aufregung. Die Polizisten waren sehr zufrieden, dass sie nun erfuhren, wer der Überfahrene war. Raskolnikow nannte auch seinen Namen, gab seine Wohnung an und bat inständig, als handle es sich um seinen leiblichen Vater, den besinnungslosen Marmeladow schnell in dessen Wohnung zu schaffen. »Er wohnt hier, drei Häuser weiter«, sagte er, »im Hause Kosel, eines reichen Deutschen. Er ist wahrscheinlich betrunken nach Hause gegangen, ich kenne ihn. Er ist ein Trinker. Dort wohnt seine Familie, Frau und Kinder und noch eine Tochter. Ihn ins Krankenhaus zu schaffen, dauert zu lange. Dort im Hause, aber ist sicher ein Arzt. Ich bezahle alles. Er ist dort zu Hause, man wird ihm dort helfen. Auf dem Wege zum Krankenhaus aber kann er sterben.« Er hatte sogar Zeit gefunden, dem Schutzmann etwas unbemerkt in die Hand zu drücken. Im Übrigen war die Sachlage gesetzlich klar und jedenfalls war Hilfe dort näher. Man hob den Verunglückten auf und trug ihn. Es fanden sich bereitwillige Helfer. Das Haus Kosel war nur 30 Schritte entfernt. Raskolnikow ging hinterher, stützte vorsichtig den Kopf des Verletzten und wies den Weg. »Hierher, hierher! Die Treppe hinauf muss man ihn mit dem Kopf vorantragen. Dreht euch um! So ist's recht. Ich will's bezahlen. Ich will's euch danken«, murmelte er. Katerina Iwanowna ging, wie immer, wenn sie einen freien Augenblick hatte, in ihrem Zimmer auf und ab, vom Fenster bis zum Ofen und zurück, wobei sie die Hände über der kranken Brust gekreuzt hielt und mit sich selbst redete. In der letzten Zeit hatte sie angefangen, öfter und mehr mit ihrer älteren Tochter, der 10-jährigen Polenka, zu sprechen, die vieles noch nicht verstand, dafür aber sehr gut begriff, dass die Mutter sie brauchte und ihr stets mit den Augen folgte, mit ihren großen, klugen Kinderaugen und sich krampfhaft den Anschein gab, als verstehe sie alles. Jetzt zog Polenka gerade ihren kleinen Bruder aus, der sich den ganzen Tag nicht wohlgefühlt hatte, um ihn schlafen zu legen. Der Knabe wartete darauf, dass man ihm das Hemdchen wechselte, das in der Nacht noch gewaschen werden musste, und saß auf einem Stuhl, schweigend, mit ernstem Gesicht, kerzengerade und unbeweglich, mit nach vorn gestreckten Beinchen, die Fersen aneinandergepresst, die Fußspitzen auseinanderstehend.